أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أجمعين. Jetzt, liebe Brüder, fangen wir an mit Fiqh-Unterricht, haben wir ja gesagt. Das letzte Mal haben wir Usul al-Salasa, die Hälfte, den Text sind wir davon durchgegangen. Jetzt fangen wir mit Fiqh an, mit den wichtigen Themen davon halt. Wir werden das nicht extrem detailliert machen, zum Beispiel, dass wir auf Gefäße eingehen und all solche Sachen, weil wir werden auf die Sachen eingehen, die uns betreffen. Ja, nicht jeder von uns hat eigentlich ein Waschbecken und solche Sachen zur Verfügung. Deswegen werden wir nicht auf diese Sachen eingehen. Aber bevor wir mit dem Thema Fiqh anfangen, weil in diesem Thema gibt es ohne Ende Ikhtilaf, also ohne Ende Meinungsverschiedenheiten. Sei es, wenn es um Wasserarten geht, wenn es um Gefäße geht, wenn es darum geht, was den Wudu ungültig macht, wenn es darum geht, wie, also was die Sunna-Bestandteile sind vom Gebet. Egal was, es gibt ohne Ende Ikhtilaf. Deswegen müssen wir vorher, bevor wir dieses Thema Fiqh behandeln, Ikhtilaf. Bevor wir das Thema Fiqh behandeln, werden wir das Thema Meinungsverschiedenheiten behandeln im Fiqh. Und deswegen, wie man sich dann zu verhalten hat, wenn es Meinungsverschiedenheiten gibt. Wie sich die Sahaba untereinander verhalten haben, wie sich die großen Imame untereinander verhalten haben. Und dann können wir nicht, die im Vergleich zu denen gar nichts sind, voll auf unseren Meinungsverschiedenheiten beharren und sagen, nein, ich habe recht und du bist so und du bist abgeirrt und hast du nicht gesehen. Und deswegen werden wir erst diese Sache in zwei Sitzungen abhandeln, bevor wir dann inshallah richtig zum Thema Fiqh kommen. Das Fiqh erstmal an sich kommt von Verständnis oder Verstehen und kommt auch von Fahmushay, das bedeutet etwas verstanden zu haben. Und Fiqh bezieht sich nicht nur auf die Mu'amalat, also oder Ibadat, also die gottesdienstlichen Handlungen oder der Umgang zwischenmenschlichen Beziehungen, es bezieht sich auch auf Aqidah, weil Fiqh bezieht sich eigentlich auf die Säulen des Islam und die erste Säule ist die Shahada. Deswegen haben auch viele Gelehrte, wie auch Abu Hanifa, ist auch bekannt, Fiqh al-Akbar, der große Fiqh, ist nur über Aqidah bei ihm, dieses Buch. Und heute werden wir über ein Teil, nicht komplett, über akzeptablen und inakzeptablen Meinungsverschiedenheiten im Islam sprechen. Weil das sind sehr wichtige Prinzipien von Ahlus Sunnah wal Jama'ah. Der erste Punkt, den wir inshallah besprechen werden, ist, dass die großen Imame der Sunna, also von Ahlus Sunna wal Jama'ah, nicht jemanden als abgeirrt angesehen haben, wenn er in erlaubten Ijtihad-Sachen, also Ijtihad bedeutet in einer Entscheidung, also jemand trifft eine Entscheidung, ein Mujtahid, einer, der aus Koran und Sunna und den Hadith ein Urteil ziehen kann, dass ein Mujtahid, also ein Wissender, ein Alim, die großen Imame der Sunna haben nicht jemanden als abgeirrt angesehen, wenn er eine andere Meinung in erlaubten Ijtihad, also in erlaubten Meinungen, in erlaubten Entscheidungstreffen, eine andere Meinung hatte als er selbst. Also zum Beispiel, ich habe jetzt die Meinung, Niqab ist Pflicht, ja, und ein anderer Alim, jetzt, ich bin kein Alim, aber ein anderer Alim, kommt aufgrund seines Verständnisses mit Beweise, kommt er zu dem Entschluss, dass Niqab nicht Pflicht ist, sondern dass nur halt Charsha Pflicht ist, also gesichtfrei. Er sagt vielleicht, das ist Sunna und so weiter und so fort. Und ich als Imam oder als Alim habe diese Person nicht als abgeirrt angesehen und er mich auch nicht. Und es ist Pflicht, dieser Meinung zu folgen, das ist Pflicht, dass die Sunnis untereinander sich gegenseitig nicht als abgeirrt ansehen, wenn es in Sachen von Furu, also in Sachen, die Unterkategorien sind, was zum Beispiel Fiqh in Unterkategorien, wenn man darin Meinungsverschiedenheiten hat, haben sie sich gegenseitig nicht als abgeirrt angesehen. Du sagst jetzt zum Beispiel, dein Wudu ist ungültig, weil du Kamelfleisch gegessen hast. Und der andere sagt, nein, ist nicht ungültig. Dann sage ich nicht das Wort, du bist Hizbi und du gehst hinter dem Gelehrten und so weiter und so fort. Der Weg auch gleich ist, ja. Dazu kommen wir schon, ja. Und die großen Imame dieser Ära, wie zum Beispiel Bin Bas, Albani, Uthaymin, Rahmatullah Aleyh, haben niemanden als Fasik, also als Sünder oder als Erneuerer oder als Hizbi, als Parteianhänger bezeichnet, wenn er in erlaubten Angelegenheiten eine andere Meinung hatte als sie selbst. Und diese Angelegenheiten, wo es erlaubt ist, eine andere Meinung zu haben, also es gibt Angelegenheiten, wo es erlaubt ist, eine andere Meinung zu haben, und es gibt Angelegenheiten, wo es nicht erlaubt ist. Und meistens in Aqida-Sachen ist Ijma. Also in fast allen, 99% kann man sagen, ist Ijma. Also einstimmig, alle Gelehrten sind sich einstimmig in Aqida-Sachen. Es gibt nur ganz, ganz bisschen so Feinheiten, wo man sich unterschiedlicher Meinung ist. Zum Beispiel, ob zuerst die Feder von Allah erschaffen wurde oder ob zuerst der Thron von Allah erschaffen wurde und solche Sachen. Auf jeden Fall, diese Angelegenheiten, wo Ijtihad erlaubt ist, erzeugten bei diesen Imamen von damals und von heute keinen Hass und Feindschaft untereinander. Und Ibn Taymiyyah, Rahimullah, sagte, sinngemäß jetzt, das steht in Majmu' al-Fatawa, und es gibt keinen von den Imamen, und, es gibt keinen von den Imamen, dessen Aussagen und Taten nicht befolgt werden und dass man ihn dann dabei gleichzeitig erniedrigt. Also, man sagt, jeder, das heißt, jeder der Imame oder jeder der Ulema, der Gelehrte, hat Fehler. Jeder. Es gibt keinen, der fehlerlos ist. Es gibt keinen, der in Fiqh, egal was du ihn fragst, sei es ein Abu Hanife, sei es egal wer, dass er in 100%, egal was er gefragt wurde, immer recht hat. Das heißt, es gibt Punkte, in denen wir ihm nicht folgen. Aber das führt nicht dazu, dass wir ihn erniedrigen oder verunglimpfen oder beschimpfen und so weiter. Das haben alle verstanden, ne? Also, es gibt keinen, sei es ein Abu Hanife, Rahimullah, ein Imam Shafi'i, Rahimullah und so weiter, der Fehler hat. Und das heißt, wenn diese Fehler offenkundig werden, weil er zu einem falschen Entschluss gekommen ist, dann sagen wir, in dieser Sache folgen wir ihm nicht. Auch wenn ich zum Beispiel ein Hanafi-Madhab-Anhänger bin, dann sage ich, in dieser Sache folge ich meinem Lehrer nicht, Abu Hanife. Aber das bedeutet nicht, dass ich sage, der hat voll Fehler gemacht, der ist falsch, der ist so, der ist ein Hizbi und so weiter. Ja, genau, genau. Dadurch, dass ich ihm auch nicht folge, erniedrige ich ihn auch nicht, sondern ich mache sogar das, wozu er mich eigentlich aufgerufen hat, dass er, weil alle der Imame haben gesagt, wenn ich eine Meinung gegeben habe oder ein Ijtihad, so muss das auch nicht bedeuten, dass das immer richtig ist. Und wenn stärkere Beweise zu euch kommen, dann nehmt die stärkeren Beweise und meine Meinung an die Seite. Und die Aussagen und Taten von diesen, wenn sie halt nicht immer eindeutig sind, nicht immer eindeutig im Widerspruch zu Koran und Sunna, so bedeutet das, also es gibt Dinge, die offenkundig im Widerspruch sind zu Koran und Sunna, und da ist natürlich, dort kann keiner dort festhalten, sondern es geht darum nur um Ijtihad-Sachen. Das heißt, wenn man versucht, ein Urteil zu fällen aufgrund von Beweisen von Koran und Sunna. Und das bedeutet nicht, wenn sie auch zu einem falschen Entschluss gekommen sind, dass sie Koran und Sunna widersprechen, sondern ganz im Gegenteil, weil sie haben sich ja sogar darauf berufen, auf Koran und Sunna. Sie sind nur zu einem falschen Entschluss gekommen. Und es kann sein, dass die Sache eindeutig wird, die Wahrheit, dass die Wahrheit eindeutig wird für denjenigen, für den Allah subhanahu wa ta'ala es eindeutig macht. Aber das ist nicht erlaubt. Zum Beispiel jetzt für mich ist ganz klar, dass die Sache ist so und so. Ja, für mich ist ganz klar, der Teppich ist grau. Aber dadurch bin ich durch Koran und Sunna gekommen. Und für mich ist die Wahrheit ganz klar. Warum? Weil Allah subhanahu wa ta'ala das für mich klar gemacht hat. Aber das bedeutet nicht, dass ich die anderen dazu verpflichten kann oder sagen muss, ja, ihr seid alle verpflichtet, mir zu folgen, weil das ist die Wahrheit. Ich bin ja voll überzeugt davon. Trotzdem kann ich nicht sagen, es ist Pflicht für euch, mir zu folgen. Weil genauso gut gibt es andere Imame und vielleicht ist für dich das oder für dich das nicht eindeutig, wie so eindeutig, wie es für mich ist. Und deswegen kann ich niemanden dazu verpflichten, mir zu folgen. Sondern jeder, der einem Alim folgt, hat schon von sich diese Last genommen, weil er folgt ja jemandem. Nur bei den Sachen, die Ijtihad sind. Ne? Ja, nur, wir reden nur über Ijtihad. Wir reden nicht über Akida oder irgendwas. Und wir reden auch nur über erlaubte Ijtihad. Und wisse, hat Ibn Taymiyyah rahimahullah gesagt, wisse, dass es ein Zeichen der Ahlul Bidah ist, dass sie es ablehnen, den Salaf zu folgen. Wie ist das gemeint? Du wirst heute fast keinen finden, der sagt, ich folge ja den Salaf. Ich folge Abu Hanifa zum Beispiel. Hier in Deutschland ist das ja meistens der Fall. Der sagt, ich folge ja Abu Hanifa. Aber er hat es abgelehnt, den Salaf zu folgen. Warum? Weil er den Manhaj von den Salaf verlassen hat. Und der Manhaj ist, dass man versucht, aufgrund von Beweisen zum richtigen Ijtihad zu kommen. Und wenn du zum Beispiel in einer Sache, die ganz klar falsch ist von Abu Hanifa, wenn du sagst, das und das ist aber ganz klar falsch, die Gelehrten sind zu diesem Entschluss gekommen und so weiter und so fort, er sagt, nein, Abu Hanifa, er hat kein Verständnis dafür, er hat den Weg der Salaf verlassen. Und das ist ein Zeichen der Hizbis. Wenn sie sagen, ich folge nur dem und das war's. Das ist erlaubt. Das ist zum Beispiel erlaubt für, es gibt gewisse Leute, die sind Muqallid, das bedeutet, die sind neu in der Religion und denen ist es erlaubt, blind zu folgen. Taklid zu machen, also blindes Folgen. Denen ist es erlaubt, blind zu folgen. Oder jetzt zum Beispiel unsere Großeltern, die jetzt 50, 60 Jahre alt sind, da kannst du nicht, die haben nie ein Buch von A bis Z gelesen. Du kannst jetzt nicht mit denen aufkommen, was machst du, du musst so beten, dies, das. Wir sollen sie einfach in Ruhe lassen. Aber jeder Muqallid, wenn ihn die Wahrheit erreicht, durch zum Beispiel andere Personen, und das wird für ihn klar, er sagt, doch, guck mal, die Hadith so und so, ich denke, die Meinung ist anders, dann ist es für ihn verboten, seinem Lehrer zu folgen. Sei es Abu Hanifa oder egal wer. Aus diesem Grund hat Imam Ahmed, rahimahullah, eine Abhandlung darüber gemacht, überliefert von Abdus ibn Malik, rahimahullah, die Fundamente der Sunna bei uns ist fest darauf, worauf die Gefährten von Allahs Propheten sallallahu alaihi wasallam waren. Also die Fundamente bei uns von Ahlus Sunnah sind, dass wir darauf sind, worauf die Gefährten von Allahs Propheten sallallahu alaihi wasallam waren. Und das bezieht sich natürlich auf Gelehrte, die in den Angelegenheiten des Ijtihad mehrere, zwei Meinungen oder auch mehr haben. Und während jeder von ihnen, von diesen Gelehrten, jeder von ihnen hat eindeutige Beweise für sich selbst. Aber alle sind in den Fundamenten des Islams, in den Fundamenten des Manhaj, also des Wegs, der Sunna, sind sie eins. Und sie sind darauf, worauf die Salaf waren. Darauf sind sie eins. Aber es kann sein, dass sie durch ein falsches, das ist wie ein Richter, ja? Ein Richter, alle Richter müssen in Deutschland ein bestimmtes Studium absolvieren. Und die haben bestimmte Fundamente, die im Studium durchgehen. Und diese Fundamente akzeptieren die alle. Die sagen, wir akzeptieren, keine Ahnung, das Grundgesetz, Verfassung und so weiter, hast du nicht gesehen. Aber beim Gericht kann es sein, dass ein Richter durch das falsche Anwenden der Beweise zu einem falschen Entschluss kommt und sagt zum Beispiel, du bist schuldig, obwohl vielleicht diese Person unschuldig ist. Das kann passieren. Aber trotzdem kriegt der Richter seinen Lohn am Ende des Monats. Und genauso hat Allahs Gesandter sallallahu alaihi wasallam gesagt, der Mujtahid, der ein Ijtihad durchführt, also das heißt jemand, der ein Urteil machen kann, der Mujtahid, und der macht ein falsches Urteil, oder der ein Urteil durchführt und kommt zum richtigen Ergebnis, kriegt zwei Belohnungen von Allah subhanahu wa ta'ala. Und wenn er zum falschen Ergebnis kommt, kriegt er eine Belohnung von Allah subhanahu wa ta'ala. Warum? Obwohl das Ergebnis ist falsch, weil er sich auf die Fundamente von dem Propheten sallallahu alaihi wasallam überliefert, gestützt hat. Und ungefähr Vergleich. Ja. So wie bei einer Matheaufgabe. Man kriegt sogar Punkte, wenn man richtige Methoden nutzt, richtige den Weg, ja genau. Aber Ergebnis ist falsch. Man kriegt sogar mehr Punkte für den Weg. Genau. Bei Mathematik ist das jetzt so, ne? Und es kann sein, dass Leute, die neu in dieser Salafia sind und die wenig Wissen haben, dass sie Schaden machen und dass sie einen großen Schaden machen und dass sie die Sachen, die eigentlich breit sind, wo der Weg breit ist, dass sie das eng machen. Zum Beispiel Fiqh ist ein breites Wissen. Und dass sie das engmaßen, dass sie sagen, nein, das ist so auf jeden Fall. Und Niqab ist Pflicht und so und das ist so. Und alle, die das nicht akzeptieren, sind abgeirrt. Das heißt, alle schmeißt er raus, die nicht diesem Weg dann folgen. Und den einen anderen Sachen schmeißt er alle da raus. Schmeißt er das raus, das. Am Ende bleibt er ganz alleine. Und das heißt, wir lassen die Sachen da breit, wo sie breit sind. Und wo es eng ist, da bleiben wir auch eng. Zum Beispiel gibt es keine Diskussion, ist Allah SWT über seinem Thron, über dem siebten Himmel. Da gibt es keinen Ikhtilaf oder Diskussion und so weiter. Bei den Imamen nicht und das heißt bei uns auch nicht. Aber gibt es Diskussion, ob Niqab Pflicht ist oder nicht? Ja, gibt es. Und so wird es auch unter uns Brüdern geben, Diskussion, ob das Pflicht ist oder nicht. Und das wird auch so bleiben. Aber was auch wichtig ist, dass man auch weiß, die Wahrheit ist eine. Ikhtilaf, Meinungsverschiedenheit ist da. Aber die Wahrheit ist trotzdem nur eine. Und das kommt am Tag des Gerichts raus, was richtig ist. Sei es jetzt mit Wudu, was den Wudu ungültig macht oder nicht. Die Wahrheit ist eine. Haq ist nur eine. Aber wir haben keinen Propheten, sallallahu alaihi wasallam, mehr, den wir fragen können. Der sagt sofort, das ist, die Sache ist so und so. Und das ist falsch zu sagen, du musst dieser Meinung folgen, denn Sheikh so und so hat diese Meinung. Und wenn du das nicht machst, dann werde ich öffentlich gegen dich warnen. Weil es gibt Leute, die neu in der Salafia sind, die machen sowas. Und es kann sogar sein, dass jemand eine gleiche Meinung hat wie er, als zum Beispiel ich sage, du musst die Meinung haben wie ich. Und er sagt, ja, ich habe doch die gleiche Meinung wie du. Dann sage ich, aber du musst auch Wala und Bara machen, wegen dieser Meinung. Das heißt, du musst Treue, Zuneigung und Abneigung und Hass gegen Leute haben, die eine andere Meinung haben und Zuneigung zu denen, die die gleiche Meinung haben wie wir. Also es kann sein, ich sage Niqab ist Pflicht, Said sagt auch Niqab ist Pflicht. Aber ich sage, du musst Bara machen gegen alle, die sagen, also Abneigung gegen alle haben, die sagen, ist nicht Pflicht. Und dann sagt er, nee, das mach ich nicht. Dann sage ich, okay, du bist auch abgehend. Ich habe auch Bara gegen dich jetzt. Gibt es auch solche Leute. Das ist aber sehr stark Hisbi, ja, auf jeden Fall. Und die werden das erst ändern, diese Leute, bis sie die gleichen, komplett die gleiche Meinung haben wie ich selbst. Also es gibt keine Individuen mehr. Alle müssen gleich sein. Alle müssen so denken. Alle müssen so denken. Und das ist natürlich verboten. Und wenn die das nicht machen, dann werden die behaupten, manche behaupten sogar, er hat die islamischen Fundamente verlassen, also nicht Eskaf, das bedeutet, er hat die Usul-Sachen verlassen, er hat keine Ahnung und alles mögliche, werden sie über ihn sagen. Aber diese Leute haben nichts verstanden und eigentlich, und nicht nur eigentlich, das ist auch so, sie widersprechen dem Salafi-Manage und sind irregeleitet sogar und sind irregegangen. Weil sie zu krass sind, das ist zu heftig, das ist nicht der Weg der Salaf. Das ist zu heftig. Und sie zitieren nur Shuyuch, wenn es ihren eigenen Gelüsten passt. Zum Beispiel. Sie sagen Albani, Albani, Albani, Albani, Rahimullah. Und wenn es um Niqab geht, dann sagen sie nichts über Albani. Weil Albani, Rahimullah, hatte nicht die Meinung, dass Niqab Pflicht ist. Aber die stärkere Meinung, Allah weiß am besten, ist, dass Niqab Pflicht ist. Aber Albani hatte diese Meinung nicht. Und sie sagen Albani, Albani, Albani. Aber wenn es um diese Sache kommt, schweigen sie. Weil die wissen, wenn du Albani sagst, sie können gegen ihn nichts sagen. Sie können nur gegen dich was sagen, weil du bist gar nichts wie er und er weiß, er ist auch gar nichts. Du bist mit ihm in einer Stufe. Deswegen kann er über dich sagen, aber über Albani kann er nichts sagen. Deswegen schweigt er einfach und tut vielleicht, als ob er nicht gehört hat oder keine Ahnung. Also sie zitieren nur Shuyuch, wenn das mit ihren Gelüsten zusammenpasst. Und diese Sache führt natürlich zu Tefrika, zu Spaltung. Weil das ist sehr extrem. Und das ist der erste Punkt, worüber wir gesprochen haben, dass dieses Extreme nicht geht. Also es gibt erlaubte Ijtihad, erlaubte Meinungsunterschiede. Und man muss wissen, welche diese erlaubten Meinungsunterschiede sind. Und das ist meistens in Fiqh. Weil in Manhaj, also in Usul-Sachen, gibt es sehr wenig Meinungsverschiedenheiten. Und auch in Aqida gibt es so gut wie gar keine Meinungsverschiedenheiten. Die zweite Sache ist, warum sollte eine Person mit einer anderen über einen aufrichtigen Ijtihad sich unterscheiden. Also dass jetzt eine Person hat jetzt, kommt jetzt zu einem anderen Ergebnis als die andere Person. Also ich komme jetzt zu einem anderen Ergebnis und Mohammed kommt zu einem anderen Ergebnis. Über ein bestimmtes Thema in Fiqh. Ach ja, und genau, die Definition von Fiqh, das haben wir vielleicht vergessen zu sagen, ist im islamischen Sinn, dass man halt sagt, das ist die Kenntnis oder das Wissen über die praxisbezogenen Handlungen. Was heißt praxisbezogen? Gebet, Fasten, was mit Praxis zu tun hat. Abdest nehmen, Hajj machen, Zekat geben. Das sind praxisbezogene Handlungen. Also die Kenntnis, das Wissen darüber, über diese praxisbezogenen Handlungen, mit den detaillierten Beweisen. Also nicht vom Kopf, sondern mit detaillierten Beweisen. Und warum sollte jetzt eine Person in diesen Punkten, in diesen praxisbezogenen Handlungen, zu einem anderen Ergebnis kommen, als eine andere Person? Der erste Punkt, es ist möglich, dass die Meinung, dass eine andere Meinung von einer Person kommt, von einer Person, die die Wahrheit sucht. Also es ist möglich, dass man zu einer anderen Meinung kommt, wenn man auf der Suche nach der Wahrheit ist. Wie ist das gemeint? Das ist so gemeint, dass er versteht und akzeptiert die Position der Gelehrten, die diese Meinung haben, und er folgt nicht blind, sondern er hat zum Beispiel einen Lehrer und er akzeptiert ihn als Gelehrten und so weiter. Aber weil er auf der Suche nach der Wahrheit ist und nicht ein Parteianhänger von seinem Lehrer, ist er auf ein anderes Ergebnis gekommen und hat andere Gelehrte gehört und findet diese Meinung stärker und denkt, da ist die Wahrheit. Und deswegen, weil er ein Sucher der Wahrheit ist, ja, kommt er zu einem anderen Ergebnis. Und wir können nicht sagen, er ist richtig oder er ist richtig. Wir können sagen, natürlich, du kannst ja nicht sagen, der ist vielleicht richtig, der ist vielleicht richtig, der ist vielleicht falsch, der, weil einer von beiden ist richtig, einer von beiden ist falsch. Und jetzt kannst du nicht sagen, was soll ich jetzt machen, jetzt folge ich gar keinen. Nein, jeder hat ein Herz. Und Allah subhanahu wa ta'ala macht für jeden, wenn er sich mit dieser Sache auseinandersetzt, zum Beispiel mit zwei, manchmal gibt es auch 20 Meinungen verschiedene, er setzt sich damit richtig auseinander, liest die Beweise, ein Mensch ist hart, ein Mensch ist weich, ein Mensch ist so, ein Mensch ist so. Allah subhanahu wa ta'ala wird für ihn das so machen, dass er sagt, ich denke, das ist richtig. Man wird irgendeine Meinung, wird man sagen, ich denke, das ist richtig. Aber natürlich, wenn man selber studiert und ein großer Alim geworden ist, kann man auch sagen, ich denke, alle diese Meinungen sind falsch und ich komme zu einem ganz anderen Ergebnis. Wie bei Ibn Taymiyyah, das oft passiert, dass er den vier Madhahib oft widersprochen hat. Aber zuerst, bevor ihr auch vielleicht so sein wollt, er hat erstmal alle vier Madhahib studiert selber und war in allen vier ein großer Alim, bevor er zu anderen Meinungen kam. Weil bevor du ja dem Messer widersprechen kannst, musst du erstmal wissen, wie ist dieser Weg, wie ist dieser Messer zu diesem Entschluss gekommen. Was hat er angewendet, was hat er für Dings benutzt, dass er zu diesem Entschluss gekommen ist. Und diese Sache hat er alles gewusst. Und deswegen ist er zu einer anderen Meinung aufgekommen. Also das heißt, jemand, der auf der Suche nach der Wahrheit ist, kann eine andere Meinung erlangen, wenn ihm das Wissen erreicht, dass diese Meinung, die er jetzt hat, falsch ist. Auch wenn er falsch ist, jetzt ist er falsch, kann er dann auch seine Meinung ändern, wenn er später etwas bekommt und es überzeugt ihn, dass diese andere Meinung von Gelehrten richtig ist, dann kehrt er dazu vielleicht zurück. Und viel kann passieren, dass er halt darauf bleibt, dass er zurückkehrt, dass er eine andere Meinung kriegt. Ja, auf der Suche nach Wissen kann das so passieren. Und das ist die beste Art. Das ist exzellent. Das ist nicht... Man sagt nicht, weil viele sagen, ach, du springst von dem Messer nach dem, du hast kein Messepsis und so. Du springst herum wie ein Pferd, keine Ahnung. Aber das ist das, was Allah subhanahu wa ta'ala will. Dass man auf der Suche nach der Wahrheit ist und Ahlul Dhikr, also die Gelehrten, die Leute des Wissens, fragt und sich damit beschäftigt und heute hast du vielleicht diese Meinung. Sogar, wenn diese Leute zu dir sagen, ach, du springst, heute bist du so, morgen bist du so, dann müssten sie das eigentlich über ihren Lehrer Abu Hanifa auch sagen. Weil Abu Hanifa hat gesagt, schreibt nicht alles auf, was ich sage. Heute habe ich diese Meinung, morgen habe ich eine andere Meinung. Aufgrund von Beweisen. Er selber hat das gesagt. Sein größter Schüler, aber nicht ein Drittel des Messers. Ja. Und das bedeutet, das ist sehr exzellent, diese Art und Weise, weil das ist der Manhaj des Salaf, dass man auf der Suche nach der Wahrheit ist. Und da kann man seine Meinung dann halt ändern. Weil die Leute haben keinen Stolz gehabt. Und es ist auch nicht so, es kann auch sein, das bedeutet nicht, was ich vorhin gesagt habe, dass man sagt, jeder Mensch ist anders, dass man sagt, der ist weich und der nimmt immer das Weiche. Nein, Allah subhanahu wa ta'ala kann auch für dich diese harte Meinung, also augenscheinlich hart, als Wahrheit zeigen, dann musst du das nehmen. Das, was für dich als Wahrheit im Herz kommt, musst du nehmen. Ob das deinen Gelüsten passt oder nicht, das ist was anderes. Aber du musst diese Sache nehmen, was für dich als Wahrheit kommt. Das ist Pflicht für dich. Wenn jemand einem Gelehrten in Angelegenheiten des Ijtihad widerspricht, aber anderen Gelehrten wegen bestimmten Beweisen folgt, dann ist dieser nicht irregeleitet. Ja? Also ich folge nicht dem Gelehrten, sondern ich folge dem Gelehrten aufgrund von den Beweisen, die er hat. Ich sehe das als Wahrheit an. Und dann kann mir keiner sagen, du bist irregeleitet. Und ich kann auch nicht zu denen sagen, ihr seid irregeleitet. Zum Beispiel, dass man sagt, du bist irregeleitet in Manhaj und Aqidah und du hast keine Ahnung. Nein, das geht nicht. Sheikh Muqbil Rahimullah sagte, wann ist eine Person raus vom Manhaj des Salafus Salih? Und er hat gesagt, wenn er in Erneuerung reinfällt, dann ist er raus vom Manhaj des Salafus Salih. Und diese Erneuerung, hat er gesagt, sei es, dass er in den Sufismus fällt, in das Schiitentum, oder dass er Mevlid, also Geburtstag des Propheten sallallahu alaihi wasallam, immer feiert, dass er darauf halt beharrt, dass das richtig ist, oder dass er die säkularen Gesetze befürwortet, also egal, Demokratie, Kommunismus, keine Ahnung, dass er das befürwortet, oder Laizismus, oder dass er eine beschränkte Treue hat, das heißt, dass er ein Hizbi ist, und er zeigt Treue, nicht wegen der Wahrheit, er zeigt Treue und Hass, also Wala und Bara, nicht wegen Wahrheit, sondern er zeigt das wegen seiner Gruppe. Er sagt, mein Führer so und so, ist so, ich bin auch hinter dem. Egal, was der sagt, das ist richtig. Und Sheikh Albani Rahimullah sagte, wenn eine Person in Erneuerung fällt, jeder von uns kann in eine Erneuerung reinfallen, wenn wir nicht wissen, dass das Erneuerung ist und du machst das. Normalerweise aber ist das verboten, ne, dass man irgendwo hingeht, eine Ibadah sieht und das nachmacht. Wenn man nicht weiß, ob der Prophet das gemacht hat, das ist eine ganz heftige Sache, das ist verboten. Ja, weil man kann nicht in eine Masjid gehen und man schämt sich und sagt, die machen irgendwas. Das kann richtig sein, was die machen. Ne? Das ist richtig vielleicht, was die machen. Und du machst es einfach nach. Das ist verboten, auch wenn das richtig ist. Weil bei Ibadah musst du wissen, ob der Prophet das gemacht hat. Normalerweise so kann man nicht in Bidah reinfallen. Aber jeder, wir sind Menschen, kann vielleicht passieren. Aber wenn einer zu einem kommt und sagt, guck mal, das ist Bidah und so. Aber ja. Auch wenn die Person vertrauenswürdig ist, die erkennt. Wenn die Person vertrauenswürdig ist, die erkennt, kannst du dich einfach nachmachen. Du sollst ihn erst fragen, ob er das macht. Du kannst nicht einfach irgendwas nachmachen. Weil das haben die Christen gemacht. So ist das passiert. Einfach durch Nachmacherei. Weil die haben auch den Leuten vertraut. Ya Ramakallah. Ich will jetzt nicht sagen, wer das macht, ist ein Christ. Natürlich, wir wissen es, der Bruder, man kann sich nicht vorstellen, aber das ist eigentlich richtig, dass man sagt, warum machst du das? Ja. Ja, haben die gefragt. Ja, genau, die haben immer das gefragt. Auf jeden Fall, Sheikh Albani Rahimullah sagte, wenn eine Person in Erneuerung reinfällt und er ruft dazu und macht Wala und Bara, also Treue oder Liebe und Hass deswegen, wegen dieser Erneuerung, dann hat er den Weg des Salaf, also den Manhaj des Salaf verlassen. Natürlich, das ist ein Mubtadi, ganz klar. Die zweite Sache, zweiter Punkt, warum man zu einer anderen Entscheidung kommen kann, ist, es ist auch möglich, dass man von Gelehrten nimmt, ja, er nimmt von Gelehrten, aber nicht wegen den Beweisen, die haben, oder weil er auf der Suche nach Wahrheit ist, sondern es passt seinen Gelüsten, diese Meinung von dem Gelehrten, die Meinung, die andere Meinung von dem Gelehrten, also in dieser Sache sagt er, nehme ich den Gelehrten, in dieser Sache nehme ich den Gelehrten, in dieser Sache nehme ich den Gelehrten. Ja, das auch. Das kann auch sein, dass er dann zu anderen unterschiedlichen Meinungen kommt, als die du dann zum Beispiel hast. Und das passt seinen Gelüsten und der andere passt seinen Gelüsten halt nicht. Aber dieser Fall, wenn ihr sowas seht oder wenn ihr von einem sowas wisst, das ist Sünde. Was ich ja vorhin gesagt habe zum Beispiel. Du suchst die Wahrheit, dein Herz schlägt eigentlich vielleicht dafür, aber Allah zeigt dir, das ist die Wahrheit. Dann sagst du aber trotzdem, ich nehme das. Die haben ja auch Beweise. Die haben auch Beweise. Du sagst, ich nehme die, die haben auch Beweise. Das ist Sünde auch, das ist Haram. Und du musst die Wahrheit immer, das, was du als Wahrheit ansiehst, musst du akzeptieren und musst du praktizieren. Und egal, ob es dir passt oder nicht, und das musst du in jedem Fall machen. Und es ist kein Beweis zu sagen, zum Beispiel, du willst eine Beweisführung machen, warum ist diese Meinung richtig, dass du sagst, ja, die Gelehrten haben Ikhtilaf. Es gibt Ikhtilaf unter den Gelehrten. Und diese Meinung ist auch eine Meinung. Das ist keine Beweisführung. Und viele große Imame haben das auch zitiert und haben gesagt, das ist keine Beweisführung, dass man sagt, es gibt Ikhtilaf, es gibt Meinungsverschiedenheiten. Der fragt dich, wie kommst du dazu, dass du sagst, Nikab ist Pflicht? So, ja, es gibt Ikhtilaf. Wie? Das ist dein Beweis oder was? Es gibt Ikhtilaf? Du musst Koran, Sunna und so weiter bringen. Das ist ein Beweis. Alaykum salam. Die dritte Sache, warum jemand eine andere Meinung haben kann, ist, es kann sein, dass diese Person unwissend ist. Er hat überhaupt gar kein Wissen. Und er fragt Leute des Wissens. Ja, er fragt Leute des Wissens oder Leuten, denen er vertraut. Und er kann gar nicht mit Beweisen umgehen und Urteile daraus ziehen. Und er liest aber vielleicht liest er auch gar nichts, aber hört nur von dem, von dem, von dem. Und so kommt er halt zu einer anderen Meinung. Und dieser, der sowas macht, ist entschuldigt bei Allah. Weil er hat überhaupt gar kein Wissen. Und das Mindeste, was er halt machen kann, ist fragen. Und das macht er. Also er fragt Leute, auch die er vertraut. Er geht nicht zu irgendwie Ali dem Gangster oder so, ne? Sondern er geht zu Ali dem Hodja und fragt den und sagt, ja, Hodjam, wie ist das? Und der sagt ihm das so und so. Wenn er ihm auch falsch sagt, er ist bei Allah entschuldigt, weil der Imam hat die Last auf sich. Bei solchen Leuten natürlich. Das gilt jetzt nicht für uns zum Beispiel, wo wir wissen, der Imam ist sowieso voll abgeirrt und dann gehst du noch dahin und fragst ihn irgendwelche Sachen. Ja, ist so. Das geht nicht. Du musst den fragen, den du vertraust. Und wo du weißt, der hat islamisches Wissen, der hat vielleicht studiert oder ist bei Shuyuch am Studieren und so weiter. Ja, und natürlich Salafi, klar. Aber auch eine Person, die nicht Salafi ist, jetzt gut, dass du das ansprichst, eine Person, die nicht Salafi ist, und er wird auch nicht Salafi, wenn er keinen Schirk macht, nur dadurch, dass er immer die Leute gefragt hat, inshallah ist er bei Allah entschuldigt, weil er hat gar kein Wissen. Gar kein Wissen. Also Jahil, dieses Wort passt richtig auf ihn. Unwissend. Er hat nie ein Buch. Er hat keinen Plan. Einer ist irgendwann zu ihm gekommen, vor 50 Jahren, hat gesagt, bete 5-mal am Tag. Er hat das gemacht und inshallah ist er bei Allah entschuldigt. Wenn er aber darauf von Salafi gekriegt hat und er sagt, du bist Wahhabi, dann ist er nicht mehr entschuldigt. Ja, wenn er was gesagt hat? Wenn er ein Salafi kommt und gibt ihm Unterricht darüber und er sagt, nee, ich bin Salafi, du bist Wahhabi. Aber wenn der Imam ihm gesagt hat, diesen Wahhabi, manche sind Dings. Allah, ja. Aber ist der nicht dafür verpflichtet, Wissen zu... Nein, du musst unterscheiden. Es gibt Leute, die können nicht. Warum? Allah hat ihnen noch gelichtet. Guck mal jetzt, zum Beispiel, ich gebe als Beispiel meine Oma. Ja. Unmöglich jetzt. Keine Chance, geht nicht. Du kannst. Die hat kein Verständnis dafür. Ein bisschen Griechenschaft. Ja. Das ja. Verstehst du? Es gibt Leute. Aber die war doch früher so wie du. Wer? Die könnte recherchieren. Nein. Die haben noch nicht mal 4 Jahre Schule, ja? Die können lesen, das war's. Die haben nie ein Buch aufgemacht. Die sind den ganzen Tag mit Hausarbeit beschäftigt, von klein auf. Die haben keinen Plan vom Welt. Meine Oma musste den Koran verstecken. Meine andere Oma, ist, wo die nach Deutschland gekommen ist, wo Krieg war, die ist nicht auf Rolltreppe draufgegangen, weil die gedacht hat, was ist das? Die hat Schock bekommen, wo die das gesehen hat. Rolltreppe. Verstehst du? Manche Leute sind richtig hinterm Mond. Ja, gibt's. Ja, es gibt wirklich Leute, die bei Allah entschuldigt sind. Ja, Allah weiß natürlich am besten, klar. Aber, jetzt kommen wir dazu, aber wenn ihn die Wahrheit erreicht, und er weiß, ne, es gibt auch Leute, die älter sind, aber die sind, so, bei denen geht Kopf schnell, und die verstehen auch schnell noch, die sind frisch geblieben, und die verstehen. Guck mal, du sagst denen was und die verstehen das. Gibt es auch solche Leute, natürlich. Es gibt Leute, die kapieren nichts und es gibt Leute, die kapieren trotzdem auch im Alter. Und wenn er dann merkt, guck mal, das ist die Wahrheit, der hat keine Entschuldigung mehr bei Allah subhanahu wa ta'ala. Und er muss auch danach handeln. Auch wenn es seiner vorigen Fetwa widerspricht. Oder wenn es seinem vorigen Imam widerspricht oder so. Er muss danach handeln, wenn ihn die Wahrheit erreicht. Und diese Person hat das gemacht, was Allah von ihm wollte. Er hat die Leute des Wissens gefragt. Und das ist das, was Allah von dir will. Wenn du nicht weißt, sollst du die Leute des Wissens fragen. Das sind die Sachen, wodurch man zu einem anderen Ergebnis kommen kann. Noch zwei Punkte, die wir inshallah ansprechen wollen. Wenn die Zeit noch reicht. Was ist das denn hier? Ja, schaffen wir inshallah. Es ist erlaubt, der nächste Punkt, das ist auch wichtig, es ist erlaubt, fest an einem Ijtihad festzuhalten. Ja, das ist erlaubt, dass du sagst, ich halte mich auf jeden Fall an diesen Ijtihad, weil du hast einen Gelehrten. Aber natürlich haben wir auch, das Vorige dürfen wir nicht vergessen, du darfst nicht an ihm festhalten, wenn du eine andere Meinung hast oder dich erreicht irgendwas und das widerspricht dem vollkommen und du denkst auch, dass es dann richtig, was dich erreicht hat, dass du dann immer noch fest daran hältst. Das ist verboten. Aber wir meinen jetzt allgemein, du bist zwischen zwei Meinungen und du weißt nicht, du kannst dich nicht entscheiden, dann sagst du, ich nehme den Gelehrten. Das ist erlaubt. Du kannst zum Beispiel sagen, ich nehme Sheikh bin Bas. In allen Punkten nehme ich jetzt erstmal Sheikh bin Bas. Das ist erlaubt. Dass du, für einen Muqallid, das ist erlaubt. Dass du sagst, ich folge Sheikh bin Bas. Weil er ist für mich, er ist Mufti gewesen, Rahimullah. Er ist groß im Wissen, so und so und so. Ich folge ihm. Ja, natürlich. Und es ist erlaubt, fest an einem Ijtihad festzuhalten, aber es ist nicht erlaubt, jemand anderes zu tadeln oder zu beschimpfen, der eine andere Meinung hat. Oder der einem anderen Ijtihad folgt. Das ist verboten. Zum Beispiel, du selber folgst fest ihm. Oder dieser Meinung folgst du fest. Aber zu dem anderen sagst du, der hat die Meinung, du bist schlecht, du bist so, du bist... Das ist verboten. Das ist verboten. Ibn Taymiyyah rahimullah sagte, wenn einer einen zulässigen Ijtihad folgt, ist es nicht erlaubt, ihn zu diffamieren, also zu verunglimpfen, zu tadeln, zu beschimpfen und ihn Sünden dafür zuzuschreiben, dass man sagt, du bist ein Fasik oder so. Es ist sogar Pflicht, hat Ibn Taymiyyah gesagt, es ist sogar Pflicht, ihn wegen das, was er an Iman und Taqwa hat, zu lieben und Treue zu geben. Weil wir sind ja eins, die Ahl-Sunnah wal Jamaah. Wir sind eins. Und wenn einer an einen Gelehrten hält, wegen den Beweisen, so hat der andere, der an den anderen Gelehrten hält, der andere Gelehrte hat auch Beweise. Der macht ja nicht von seinem Kopf irgendwie. Der hat ja auch Beweise. Und deswegen ist es nicht erlaubt, dass man ihn beschimpft als Hizbi oder als Mubtadi. Man kann sagen, dieser Alim, dieser Gelehrte, hat gesagt, dass dieser Ijtihad, also dieses Urteil von diesem Gelehrten, falsch ist. Das kann man sagen. Zum Beispiel, ein Gelehrter hat gesagt, oder anderes Beispiel, ich gebe ein konkretes Beispiel. Es gibt eine Gruppe von Gelehrten, die sagen, wer aus Faulheit nicht betet, ist Kafir. Ja? Die sagen, wer aus Faulheit nicht betet, ist Kafir. Oder wer aus Faulheit das Gebet verlassen hat. Die sagen verlassen. Jetzt, weil da gibt es nochmal Ikhtilaf, was bedeutet verlassen. Die sagen, wer aus Faulheit das Gebet verlassen hat, ist Kafir. Diese Meinung hat zum Beispiel Sheikh bin Bas, Sheikh Uthaymin und so und andere auch. Und die anderen sagen, wie Sheikh Albani Rahimullah, sagen, wer aus Faulheit das Gebet verlassen hat, ist noch nicht Kafir. Aber solange er sagt, das Gebet ist Pflicht. Wenn er natürlich sagt, Gebet ist nicht Pflicht, sagen beide weg. Aber die sagen, Sheikh Albani und andere sagen, wer aus Faulheit das Gebet verlassen hat, ist nicht Kafir. Natürlich sagen die, der Ijtihad von Bin Bas ist falsch. Und Bin Bas sagt über Albani, dein Ijtihad ist falsch. Aber keiner hat den anderen gesagt, du bist so, du bist jenes, du bist dieses. Im Gegenteil, wo die drei zusammen waren, hat Sheikh Bin Bas, Rahimullah, gesagt, unser Bruder, also zu Sheikh Albani, hat er gesagt, bete du vor, du hast mehr Wissen in der Sunna. Obwohl die in vielen Sachen andere Meinung haben, nicht nur in das. Und sie haben sich gegenseitig geliebt. Warum? Weil die waren voll mit Iman und voll mit Taqwa. Der Weg war gleich. Ja. Und die Fundamente, genau. Der Weg, worauf die sich berufen haben, war Koran und Sunna. Ja, die Methode. Und alle haben Beweise. Oder ein anderes Beispiel. Unter den Sahabern gab es sogar Meinungsverschiedenheit. Der Prophet sallam hat zu einer Gruppe von Sahabis gesagt, ich weiß nicht mehr zu welchem Ort, geht dort und dorthin. Beni Qurayda, genau. Geht nach Beni Qurayda und wenn Asr-Zeit kommt, betet nicht, bis ihr den Ort erreicht habt. Nein, betet nicht Salatul Asr, bis ihr Beni Qurayda erreicht habt. Ja, das meine ich ja. Also betet nicht Salatul Asr, ja, bis ihr Beni Qurayda erreicht habt. Genau, jetzt waren die unterwegs und Asr-Zeit ist eingetroffen. Dann haben die Einser... Die waren noch nicht da. Ja, die waren unterwegs, auf dem Weg, die waren noch nicht da. Mhm. Auf dem Weg, Asr-Zeit ist eingetroffen und die Einser haben gesagt, wir müssen Asr beten. Und die anderen haben gesagt, nein, der Prophet hat gesagt, wir dürfen nicht Asr beten, bis wir dort sind. Die haben wörtlich genommen. Die anderen haben gesagt, nein, er meinte das nicht. Er meinte, wir sollen uns nur beeilen. Die haben gesagt, nein. Die einen haben gebetet, die anderen haben nicht gebetet. Die einen haben gebetet, die anderen haben gebetet, wo sie dort waren. Genau wie der Prophet gesagt hat. Dann haben sie das dem Prophet gesagt. Er hat gelächelt und hat gesagt, die halt Asr in der richtigen Zeit gebetet haben, hatten recht, also auf dem Weg. Weil er meinte, die sollen sich beeilen. Aber keiner hat zu dem anderen gesagt, ihr seid so, ihr seid dies. Oder der Prophet hat nicht gesagt, warum habt ihr das nicht mit denen gebetet, wie ihr seid abgeht, Kuffar und dies und das. Nein, er hat nur gesagt, ja, falsche Dings, zum falschen Entschluss gekommen. Also das ist der Sinn des Propheten gewesen. Und auch von heute gibt es Beispiele, wie zum Beispiel Itikaf. Sheikh Albani Rahimullah sagt, und andere, sagt, es ist nur erlaubt, in drei Masjid Itikaf zu machen. Masjidul Haram in Mekka, Masjid Nabawi in Medina und Masjidul Aqsa in Philistin. Und Bin Bas und Usaymin und Fawzan und andere sagen, es ist überall erlaubt, Itikaf zu machen. Und beide haben Beweise. Beide haben Beweise, aber Sheikh Albani sagt, meine Beweise sind stärker, weil in eurer Kette, in dem Hadith, ist der und der schwach und die sagen, nein, der, so. Das viele vergessen, viele denken, wenn du sagst, ich studiere Islam, die sagen, ah, Islam. So ein auf, ich sag mal, wie Sozialpädagogik unter den Wissenschaften. Weil viele denken auch, Sozialpädagogik ist leicht, ist aber nicht. Alles ist Wissenschaft und Islam ist auch eine Wissenschaft und ist ein sehr großes Wissen, sogar das größte Wissen. Guck mal, wie viele Bücher geschrieben wurden, Bücher über Islam, wie viele Bibliotheken es gibt, nur über Islam. Und das ist alles nur wegen einem Mann. Dieses Wissen kam alles von einem Mann raus. Also vom Prophet Sallam. Wegen dem haben die all diese Bücher geschrieben. Über diese Männer, über das, über die Hadith-Ketten und so weiter und so fort. Das ist eine Wissenschaft. Deswegen kommt man zu unterschiedlichen Ergebnissen. Wie Wissenschaftler heute mit Forschung, die Studie besagt das, diese Studie besagt das. Ja, und keiner hat den anderen getadelt von den Sahabern oder von den Gelehrten heute. Und keiner hat zu dem gesagt, Mubtadi, Fasik oder irgendwas. Oder er hat das verlassen, das Gute zu gebieten und das Schlechte zu verbieten. Oder er hat falsche Wala und Bara, alles ist bei ihm falsch, wir wollen nichts mit ihm zu tun haben. Nein. Oder keiner hat auch wegen dieser Sache mit dem Gebet. Weil Sheikh Albani hat zum Beispiel gesagt, der nicht betet aus Faulheit, der das Gebet verlassen hat aus Faulheit, ist nicht Kafir. Und die anderen haben gesagt, Kafir. Der eine hat nicht zu den einen Khariji gesagt, weil die sehen ja jede Sünde, jede große Sünde als Kafir. Und die einen haben nicht zu Albani Murji'a gesagt, also die alles auf die lockere Schulter so nehmen. Und das zeigt, dass dies ein gewaltiges Prinzip ist, dass es erlaubte Meinungsverschiedenheiten gibt und unerlaubte. Es gibt Meinungsverschiedenheiten, wo die Gelehrten, nicht Meinungsverschiedenheiten, wo einer mit einer anderen Meinung kommt, wo die knallhart sind. Wo die sagen, was ist das? Manchmal sagen ich Sappek und also was ist das für eine Frage und so. Dann machen die einen voll fertig halt. In Akida-Sachen zum Beispiel sind manchmal zu Usaymin, Rahimallah, welche gekommen und haben gesagt, ja, wenn Allah subhanahu wa ta'ala im letzten Drittel der Nacht herabsteigt und überall ist gleichzeitig Nacht, dann ist er die ganze Zeit nicht über seinem Thron und im Koran steht, er ist über seinem Thron. Was jetzt? Dann hat er gesagt, was ist das für eine Frage? Er hat gesagt, die Sahaba haben solche Sachen nicht gefragt. Wir glauben, dass er über dem Thron ist und wir glauben, dass er gleichzeitig auch herabsteigt. Was sind das für komische Fragen? Er hat also einen fertig gemacht wegen dieser Sachen. Aber zum Beispiel bei sowas, bei diesen Sachen haben die sich nicht gegenseitig fertig gemacht. Und das ist das auch, was Ibn Taymiyyah meinte, dass es verboten ist, ihn als Sünder oder sowas zu bezeichnen. Auch wenn Gelehrte einen zulässigen Ijtihad machen und es widerspricht den stärkeren Beweisen sogar, ist es trotzdem nicht erlaubt, ihn als Sünder zu bezeichnen. Sonst hätte der Prophet ﷺ nicht gesagt, der Mujtahid, der eine falsche Entscheidung macht, kriegt eine Belohnung. Dann hätte er gesagt, er wird bestraft. Oder er ist ein Sünder. Versteht ihr? Sonst hätte ja der Prophet nicht gesagt, er wird belohnt. Obwohl er falsche Entscheidungen gemacht hat, wird er belohnt. Warum? Weil seine Absicht war es, jetzt zu der richtigen Entscheidung zu kommen. Und auch mit der richtigen Methode ist er daran gekommen. Er ist nicht zum Grab gegangen und hat irgendwie Dua gemacht. Oh, ja, Abdul Qadir Jailani, gib mir die richtige Eingebung. Was macht den Wudu ungültig? Ja, so ist er nicht dazu gekommen. Er hat Koran, Sunna genommen, hat daraus dann dieses Urteil gemacht. Der letzte Punkt, inshallah, danach sind wir fertig. Oder? Nee, das wird zu lang. Das wird zu lang. Ja, okay, wir machen inshallah das nächste Mal damit weiter. Und wenn es Fragen gibt, die wir beantworten können, oder die ich beantworten kann, oder wir, dann bitte jetzt, oder Ergänzung. Hast du ja gesagt, dass wenn einer unwissend ist, dann darf er ein Muqallid sein, ein blinden Nachahmer, weil er ja kein Wissen hat. Aber das gilt ja nicht nur bei den neuen Muslimen, sondern teilweise ist es auch so, dass auch ein Gelehrter ein Muqallid sein darf, wenn er in diesem Bereich kein Wissen hat. Ja, ja. Kann auch ein Muqallid sein. Und dann noch zu der anderen Sache, dass die Wahrheit immer nur eine Wahrheit sein kann. Das kann auch, es können auch mehrere Wahrheiten geben. Und zwar, kennst du bestimmt den Hadith, die Situation, als ein junger Mann zu dem Propheten gekommen ist und hat gesagt, wenn ich meine Frau küsse, ist dann mein Wudu noch gültig? Hat er gesagt, nein. Dann kam ein alter Mann, hat ihm die gleiche Frage gestellt, hat gesagt, ja, dein Wudu ist noch gültig. Und beide Antworten sind richtig. Und zwar zu verschiedenen Situationen. Der Junge hat seine Gelüste nicht in Kontrolle, deswegen ist sein Wudu kaputt. Und der ältere Mann hat seine Gelüste in Kontrolle, deswegen ist die Antwort auch richtig. Also manchmal können auch mehrere Wahrheiten richtig sein, nicht nur eine. Aber das ist dann direkt bezogen auf eine Sache. Auf eine spezifische Sache, ja. Weil das ist bei Ibn Bas, war das ja auch, mit dem Mord, habe ich ja schon mal erwähnt. Einer hat ihn gefragt, ein Mörder, hat er die Chance in Jannah zu kommen? Hat er gesagt, nein. Und einmal hat er gesagt, ja. Das ist dann aber auch spezifisch. Genau, spezifisch. Aber in Fiqh-Sachen, wenn man jetzt, wie ist das, und diese Ikhtilaf-Sachen, es gibt nur eine Wahrheit. Ja. Ob Niqab Pflicht ist oder nicht, da ist nur eine Sache richtig. Aber Allah alim. Subhanak Allahumma ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilayk. Barakallahu fikum, auf euch, Anas.